Deshalb huldigten Ignaz und all seine Jünger für die breite Masse dem Obskurantismus. Das heißt, das Volk sollte womöglich unkundig des Lesens und Schreibens und ohne jegliche Bildung bleiben. Je unwissender die Massen blieben, desto sicherer fühlte sich der Orden. In den Ordensgesetzen heißt es deshalb auch ausdrücklich, dass Schulen nur dann gegründet werden dürfen, wenn es zum Nutzen des Ordens ist. Und vor allen Dingen keine Volksschulen, in denen das Lesen und Schreiben gelehrt wird. Dies war den Provinzialen sehr streng verboten und durfte nur geschehen, wenn dem Orden großer Schaden erwüchse, wenn also die Volksschulen an dem betreffenden Orte dann von anderen Körperschaften gegründet würden. So sorgte er dafür, dass möglichst breite Massen des Volkes ohne die Kenntnisse des Lesens und Schreibens blieben. Er erlitt aber hierin eine völlige Niederlage und musste den Plan durchzudringen ganz aufgeben. Es war nichts anderes als der gleiche Obskurantismus, den er durch das Ansichreißen der Mittel- und Hochschulen betrieb. Er sorgte dafür, dass in diesen Bildungsstädten wahre Bildung und freie Wissenschaftlichkeit nicht an die Schüler gelangen konnte und diese für ihr ganzes Leben in bestimmter Richtung verblödet wurden und zu vorurteilsloser Forschung nur noch da fähig bleiben konnten, wo diese nicht mit dem Dogma in Widerspruch gerät. Der Landshuter Lehrplan. Alle Bestimmungen für die Mittel- und Hochschulen sind noch weit schlimmerer Obskurantismus. Die Analphabeten behielten ihre Denkfähigkeit und Urteilskraft unversehrter als die Schüler der Jesuitenschulen. Ein sehr schönes Beispiel für den grundsätzlichen Obskurantismus, den der Orden huldigt, sind die Satzungen für die Laienbrüder. Es wird verlangt, dass wo immer dies möglich ist, Analphabeten ausgewählt werden. Falls dies aber leider nicht möglich ist, soll zumindest dafür gesorgt werden, dass das Unglück nicht noch größer wird, sondern dass der Laienbruder im Orden nicht mehr das Geringste dazulernt. Er darf kein einziges Buch besitzen und niemals etwas lesen. Erst später wurde wenigstens erlaubt, dass er an Feiertagen etwas malen und zeichnen dürfe, Zitat, weil diese Beschäftigung den Verstand nicht entwickelt oder bildet, Zitat Ende. Trotz solcher Einstellung der Volksbildung gegenüber hat sich der Orden sehr schlau den Mantel einer vorurteilsfreieren Wissenschaftlichkeit im Vergleich zu anderen römisch-katholischen Orden heuchlerisch mit sehr viel Erfolg umzulegen gewusst. Es gibt deshalb sehr viele Katholiken, die auf das Höchste überrascht wären, wenn sie die vortreffliche Sammlung wissenschaftfeindlicher Aussprüche der Jesuiten lesen würden, die uns Hohnsbruch in seinem ausführlichen Werke über den Orden gibt. Die Ordenssatzungen verkündeten am Ende des 19. Jahrhunderts in der Ordinatio pro Studiis Nummer 12, Zitat, da bei solch einer Menge von Irrtümern, gemeint sind die Forschungen der Naturwissenschaften, die überall umherschleichen und in unserer Zeit häufig von römischem Stuhl verdammt worden sind, zu fürchten ist, dass auch einige der unsrigen von dieser Pestseuche erfasst werden, so erklärt die Generalkongregation, dass unsere Gesellschaft alle im Syllabus des Papstes Pius IX. Verworfenen Irrtümer verwirft. Niemand lehre etwas, was nicht gut übereinstimmt mit dem Geist der Kirche und den hergebrachten Überlieferungen. Bei Fragen, die schon von anderen behandelt sind, folge niemand neue Meinungen, führe niemand neue Fragen ein, ohne sich mit dem Oberen beraten zu haben. Der Rektor hole das Urteil von 3 oder 4 gelehrten Patres heimlich ein. Damit aber das Urteil der Patres nicht verdächtig sei, so sollen nur solche Patres dazu gewählt werden, die ganz und gar nicht der neuen Lehre zugetan sein können. Zitat Ende. Die Aussprüche einzelner Jesuiten sind denen der Kongregationen oder des Ordensgenerals völlig gleichzusetzen, da sie ja immer, ehe sie veröffentlicht werden, der Zensur vorgelegt werden müssen. Deshalb können wir auch einige Aussprüche einzelner Jesuiten als völlig gleichmaßgebend neben die Satzungen stellen. Der Jesuitenprofessor an der Universität Innsbruck, Dr. Josef Donath, schrieb ein Werk, Die Freiheit der Wissenschaft, ein Gang durch die moderne Freiheit des Gedankenlebens. Dieses Buch aus dem Jahre 1910 stellen wir neben die Verordnungen früherer Jahrhunderte und beweisen hieran wieder, wie wenig sich der Jesuit je ändern kann. Hier heißt es, Zitat, weil die Wissenschaft eine Betätigung des menschlichen Geistes ist, so muss sie, wie er selbst, untertan sein der Wahrheit und untertan Gott. Wo immer die Wahrheit ihr entgegentritt, muss sie sich ehrfurchtsvoll vor ihr neigen. Falls Gott Glauben verlangt, muss auch der Mann der Wissenschaft glauben. Eine emanzipierte freie Wissenschaft kann es nicht geben. Es ist ein unfehlbarer Glaubenssatz, der entgegensteht, so ist für den gläubig gesinnten Forscher der Konflikt bald behoben. Er weiß dann, was er von seiner Hypothese zu halten hat, dass sie kein wahrer Fortschritt, sondern Verirrung ist. Zitat Ende. Das ist also das Todesurteil einer jeden freien Forschung, das dieser Leichnam Loyolas hier aufstellt. Alles, was dem Dogma widerspricht, ist Irrtum, ist kein wahrer Fortschritt.